Das Podcast-Versuchslabor. Hallo zusammen, also hier mal ganz kurz eben. Ich habe heute beim Spazierengehen meinen alten Kumpel Horst getroffen mit seiner Frau Doris. Und die haben jetzt so einen kleinen Hund. Und da sage ich zum Horst: Horst, sag mal, wo hast du denn die Ratte her? Da sagt der: Ach Klaus, das weißt du doch, die habe ich doch vor 40 Jahren bei einer Tanzveranstaltung kennengelernt. Boah.